Herzlich willkommen, sehr Damen und Herren, zur Podcast-UFO-Show aus dem milden Norden. Heute der Mittwoch-Talk. Der einzige Wochentag, wo das Wortspiel nicht funktioniert. Stefan Stitze ist auch da. Cooler Mann. Guter Mann. Hallo, Florentin Will. Die Leute lieben ihn. Die Kommentare laufen jedes Mal heiß, wenn er hier zu Gast ist. Bam, bam, bam. Zum 73. Mal steht er hier mir gegenüber und weiß nicht so recht, was er sagen will. Hat zwei Festplatten in der Hand. Man weiß nicht genau, warum. Hat auf jeden Fall eine Menge Gags mitgebracht. Aber keine Möglichkeit, sie anzuschauen. Die Situation ist folgende. Wir wollten seit 2 Stunden aufnehmen, wir haben es nicht geschafft. Mal wieder haben wir technische Probleme. Obwohl, ich kann es nicht oft genug betonen, wir jede Woche das gleiche Setup haben. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Mittlerweile haben wir ein Rauschen auf dem Interface. Aber mit unseren 20.000 Spotify-Money können wir natürlich jetzt ordentlich investieren, um ein bisschen was, mal gucken, vielleicht ein neues Interface. Irgendwas, wir gönnen uns mal was. Interface einfach. Diese Wünsche, ja, die man als Jugendlicher hat. Heute wird eine kurze Folge, weil wir müssen beide weg. Wir haben beide keine Zeit und Vor allem keine Lust. Ich sag mal so, das Podcast-UFO-Projekt ist abgehoben und gibt ja irgendwie... Ist das bei uns gut oder schlecht? Das klingt eigentlich das ist ein bisschen gut. Die Frage. Erzähl mal, was dich so bewegt. Du meinst, du wolltest zwar eine ernste Folge aufnehmen, du wolltest ernst fragen, was mich umtreibt, du wolltest was Ernstes, du wolltest mal den Mensch Tietze kennenlernen, genau wie ich den Mensch Will kennenlernen will. Und ich denke, das ist berechtigt. Wir wollen nicht immer diese Tweets bekommen mit, wir haben uns in der U-Bahn schlapp gelacht. Wir wollen auch mal, wir haben in der U-Bahn angefangen zu weinen. Wir haben in der U-Bahn angefangen nachzudenken. Wir haben nachdenklich aus dem Fenster geguckt. Wir haben das Handy weggelegt, wir haben aus dem Fenster geguckt in die Wolken und haben da philosophische Fragen gesehen in den Wolken. Ich glaube, wir können das gar nicht. Wir schreiben momentan recht viel und also Bücher, also traurige Romane. Ja, und mir zumindest fällt es immer sehr schwer, wenn gewisse Sachen ernste und lustige Komponenten haben, dann scheitere ich gnadenlos an den ernsten Komponenten. Und denke mir dann, okay, gut, ich kann nichts anderes als lustig sein und mal so eine ernste Kurzgeschichte schreiben, kann ich nicht. Du hingegen, von dir habe ich schon einige absolut imposante Kurzgeschichten gesehen. Stefan ist ja ein sehr umtriebiger Mensch, was Kreativität angeht. Der geht nach Hause und dann kann er sich nicht entscheiden, ach, mal... Nehme ich den Früchtetee oder den Früchtetee oder spiele ich heute auf der Posaune, spiele ich auf meinem E-Bass, spiele ich auf meinem Akustik-Bass, baue ich weiter an meinem AT-ST-Sammelband... Worauf wolltest du hinaus? Mit dieser Endlosschleife an Mini-Gags. Immer diese Scheißworte. Nee, dass du einfach sehr umtriebig bist irgendwie. Also du verhedderst dich in vielen verschiedenen kreativen... Aber die sind ja nicht ernst. Also das ist einfach... Ich verstehe mich mittlerweile nicht mehr als Komödiant. Ich will mich auch mal auch so ein bisschen als Unterhalter wahrnehmen. Einfach der hier auch mal... Und auch ernste Sachen können durchaus unterhaltsam sein. Und das würde ich dir auch raten, dich mal da mal in die Richtung so ein bisschen, weiß nicht, auch so vom Selbstempfindung, von der Selbstverwirklichung hinzuarbeiten, nicht nur der Quatschkopf zu sein. Weil, ganz ehrlich, du landest da in der Endlosschleife. Du, immer Quatsch geht nicht. Immer Quatsch, nicht mit Quatschleuten umgeben. So Posaunen, Knallköpfe wie mir, das ist nicht gut. Dann bist du in einer Spirale gefangen. Und dann kommst du nicht mehr raus, du brauchst das richtige Leben. Du musst auch mal mit einem Obdachlosen sprechen. Habe ich noch nicht gesagt, einfach mal das Leben kennenlernen, auf die Straße gehen. Du musst auch mal abends ein bisschen länger auf der Party bleiben, um zu gucken, wie die Leute so reden und was sie so zu sagen haben, was die Haltung ist. Comedy ist Haltung und wir können keine Haltung, das ist wirklich ein Problem. Wirklich sauer bin ich darüber, dass wir keine Haltung transportieren können, weil wir da nicht so Menschen sind. Comedy braucht keine Haltung. Comedy ist Haltung, nur Haltung. Nee. Klar. Um was ironisch sagen zu können, musst du ja eine Haltung haben. Ja, was heißt denn Haltung? Eine Meinung. Ja, aber du brauchst eine lustige Meinung, lustiger Einfall. Das sind alles Haltungen. Verschobene Haltungen, verschwobene. Der alte Mann, der krebsdurchflutete Mann, der auf der Eisfläche ausrutscht, der hat keine Haltung. Und da kann ich laut drüber lachen. Wegen Haltungsnote jetzt. Ich bin aber auch einfach energieleveltechnisch gerade ganz am Boden. Wir haben den ganzen Tag gedreht, drehen ist einfach mega kräftezehrend. Und ich bin genau das Gegenteil. Das ist echt ein Problem. Ich möchte kurz 5 Getränke aufzählen, die ich heute zu mir genommen habe. Ich fing an mit einem Kaffee. Dann habe ich eine Club Mate getrunken, dann einen schwarzen Tee, dann eine Cola und jetzt bin ich übergegangen zu Red Bull. Das sind 5 Getränke. Ich habe eine Red Bull. Und das sind 5 Getränke, die mich alle wach machen. Und ich kann diese Nacht, ich kann die nächsten 3 Nächte, glaube ich, nicht schlafen. Und ich bin gerade so, also ich war eben nach der Aufzeichnung drüben beim Neo-Magazin, kommen wir alle mal so zusammen. Und wir sind normalerweise nicht die Menschen, die dann immer noch ewig bis in die Puppen da bleiben. Aber ich habe heute mit jedem gesprochen und habe jedes Gespräch wahrnehmen können, wie so Spider-Mans Sinne wurden geschärft einfach. Und ich habe überall alles wahrgenommen, alles war viel lauter. Mhm. Ich habe überall mitgeredet und viel zu schnell und sowas. Das ist echt nicht gut, wenn man so viel. Und deswegen finde ich auch nicht gut, dass ich jetzt mit so einem Schlafsack hier konfrontiert bin. dieser typischen. Ja, es tut mir leid, ich bin müde einfach. Nee, WoW, oder? Ist es WoW? Ja, es ist auch WoW, es ist Schlafentzug von allen Seiten. Schlafentzug. Och, Mann. Nee, Mensch, ey, Florentin. Nee, komm. So funktioniert's doch nicht. Ich möchte, dass du was. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ja, ich bin ja glücklich. Ich bin zu glücklich, das ist das große Problem. Ich habe momentan nichts mehr, ich habe kein Rant-Potenzial in mir. Ich kann nicht mehr sagen, ey, weißt du, da ist mir letztens, da stand ich an der Kasse und dann hat er das Kundendifferenzierungsmodul da hingelegt und ich schaue auf sowas und denke mir, ja, mein Gott, ist doch scheißegal. Ich bin zu glücklich, ich bin zufrieden, ich habe alles. Ich habe einen tollen Job. Das meine ich mit Haltung. Ich habe tolle Freunde, ich brauche nicht mehr viel im Leben. Aber das ist ja auch, eine fehlende Haltung. Also vor allem Körperhaltung bei dir. Aber auch ist auch eine fehlende Haltung, im Supermarkt das nicht mehr als lustigen Einfall wahrzunehmen. Dann hast du jetzt einfach eine neue Haltung. Du bist einfach jetzt so ein Langweiler. Ja, ich bin wirklich ein Langweiler geworden, das stimmt. Aber Langweiler machen keine Comedy. Langweiler machen Langeweile vor allem. Ja. Und das will sich niemand anhören. Vielleicht fangen wir einfach nochmal an mit dem Musical. Oder mit einem Intro. Seitdem wir kein Intro mehr haben, ist es bergab gegangen, oder? Das stimmt, ja. Obwohl, wenn die Aufnahmesituation das eigentlich keinen Unterschied macht. In meinem Kopf habe ich das immer abgespielt. Das echt? Intro. Ja. Aber in einer Reggae-Version. Das ist der Trick, glaube ich. Das macht es ein bisschen lustiger. Warum ist Reggae so scheiße? Das ist eine Haltung. So, jetzt hast du mal deine Scheißhaltung. Das ist hier. Nicht schlecht. Das ist gut, Florentin. Wir nähern uns langsam wieder Comedy-Potenzial. Warte noch so 7 Minuten, dann sind wir da. Ich finde, Reggae kommt darauf an, wo man ist. Also am Strand finde ich Reggae cool. Mm. Da ich aber nie am Strand bin. Genau, ist meistens uncool. So ja. Bei Beachpartys und so. Keine Ahnung, wo man die erleben kann, wo es die gibt. Aber wenn man eine Beachparty mal erleben würde, dann so mitten in Köln fände ich auch Reggae cool. So ein bisschen Beach, ein bisschen Party, Beachparty. Ich habe, anders als du, gehe ich doch mit offenen Augen durch die Welt. Und ich habe Folgendes erlebt. Ich habe, es ist keine Geschichte, es ist mein Experiment jetzt. Ich bin mal gespannt, sowas hatten wir noch nie. Ich bin gestern an einer U-Bahn-Station gestanden. Und dann war ein Mensch, der hatte ein Tattoo. Und es war ein Tattoo, was meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat. Und zwar waren es Koordinaten. Mhm. Und ich habe mir die abgeschrieben. Einfach, weil ich wissen wollte, was das ist. Mhm. Und ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich würde jetzt gerne live mit euch nachgucken. Kannst du die Koordinaten jetzt aussprechen oder wäre das dann Datenschutz, wenn du Tattoos von anderen Menschen gut veröffentlichst? Er trägt es ja offen vor sich herum. Naja gut, aber ist ja trotzdem recht am eigenen Bild in einer gewissen Art. Ne? Am eigenen Körper. Am eigenen Wort vielleicht. Das habe ich mir auch gedacht, wenn du in der U-Bahn mitschreibst, was Leute sagen, ist es dann Urheberrechtsverletzung, wenn du das dann zum Beispiel als Buch veröffentlichst? Ah. Also haben die Leute ein Recht daran, was sie in der Öffentlichkeit sagen? Eigentlich nicht. Aber dann sind diese ganzen Bücher, diese neumodischen, wo irgendeine Lehrerin über ihre tollen Erlebnisse als Mathematik-Genie spricht. Ja. Und mit ihren Erlebnissen von den Filtklässlern, die sind immer so lustig. Und ach, jeden Tag erlebt man tolle Sachen. Dann ist das alles verboten. Das ist alles illegal. Was glaubst du, was ist für ein, ich suche gerade mal kurz raus und du sagst mal in der Zeit, was du glaubst, was das für ein Ort ist, den man sich eintätowieren lässt, ein Ort. Vielleicht ist das Tattoo-Studio, vielleicht ist es so eine Werbung für den, für den Tattoo-Artist, der einfach sagt, okay, Leute, kommt zu mir, mach das, ich weiß es nicht, vielleicht ist es irgendein wichtiger Ort seines Lebens wahrscheinlich irgendwo, jemanden kennengelernt, vielleicht irgendein Reiseziel, irgendwas, wo er vielleicht einen Schatz versteckt hat oder sowas in der Richtung. Wäre eigentlich keine schlechte Idee, weil die Idee ist ja, dass man nach dem Tod dann einfach sich fragen würde, okay, was bedeutet das? Und wenn dann hingeht, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt Koordinaten sucht. Kannst du bei Google Maps einfach nicht. Koordinaten ich weiß auch gerade nicht. Eingeben oder gibst du dir gerade den Taschenrechner ein oder was? Was stellst du dir jetzt da gerade vor? Ja, ich wollte jetzt die Quersumme bilden, dann kommt schon irgendwas raus. Ja, ja. Nee, ich finde es jetzt nicht genau raus. Also, ja. Aber schon spannend. Also, was ist das? Vielleicht der Geburtsort der Freundin oder so? Der Geburtsort? Das wäre ein bisschen langweilig eigentlich, oder? Also... Können wir nicht so Werbung noch einbauen? Mach mal Werbung für Fanta. Fanta, der erfrischend fruchtige Fruchtexplosionsgeschmack für dich und mich. Ciao. Selten enden Werbungen mit Ciao. Weil man eigentlich unhöflich. Sehr unhöflich. Nicht mal Hallo. Da wollen wir sagen, die Hallo. Mein Name ist Günther Kreisler. Oh, ich werde so viel Freundin will. Selbst die Namen, die man sich ausdenkt, kommen schon von dir. Wir sind kreativ, sind wir schon uncool. Zusammengezogen momentan. Wir benutzen die Teller und Gabeln des anderen. Ja. So, wir haben einen Comedy-Haushalt. Aber wir machen nicht sauber. Wir müssen einmal so auch so einen Putzplan müssen wir mal entwickeln. Das stimmt. Oh, soll ich eigentlich schon das große Geheimnis verraten? Ich weiß nicht, ob ich das rein datenschutzrechtlich erzählen darf, aber in meiner Wohnung ist etwas Unfassbares geschehen. Ich habe jemanden getroffen in meiner Wohnung und ich sage mal so, da kann ja vielleicht, sage ich mal, das Podcast-Uforate-Spiel in eine neue Staffel gehen. Ich wohne seit mehreren Wochen nicht zusammen, aber in dem Haus, in dem ich wohne, zwei Wohnungen unter mir, wohnt eine berühmte Person, die schon mal eine größere Rolle im Podcast-UFO-Universum gespielt hat. Und ich möchte nicht sagen, wer es ist. Ich möchte aber sagen, ihr dürft euch bald auf eine Special-Folge freuen. Ich möchte nur so viel anteasern. Ich habe diese Person vor einer Woche im Treppenhaus das erste Mal gesehen und war komplett hin und weg. Und werde jetzt wahrscheinlich mit dieser Person mehr zu tun haben. Aber haben in der Treppenhausgeschichte jetzt, haben da Hundewelpen eine Rolle gespielt? Psst! Oh, das ist schon krass, ey. Ich möchte nicht zu viel verraten. Wo wohnst du denn? In einem Villenviertel oder so? Weil die Person. Ah, gut, man hat jetzt als Zeit. Die Person hat doch. Spotify hat man halt ein bisschen Geld. YouTube-Money hat die ja schon, die Person. Ohne zu viel zu verraten. Dafür habe ich Spotify-Money, was wesentlich weniger ist. Dafür, ja, dass wir es nicht sagen dürfen, dass wir nichts verdienen, sagen wir relativ häufig. Das ist relativ häufig, ja. Aber okay, ich fand die Aussage von Spotify auch so gut. Ja, ihr könnt bei uns mitmachen, aber die Teilnahme ist kostenlos. Das ist so, yes. Geil. Cool. Das ist ja positiv. Und zwar, ich habe jetzt die Koordinaten eingegeben. Und es ist bei Aachen. Wie gut, wenn das jetzt das Gebäude hier wäre. Wow. Wir sind so, what the fuck? Das wäre ein Filmmoment. Das wäre geil. Christopher Nolan, Mindfuck, der nicht so richtig Sinn ergibt. Bam, Nolan. Schwanzblende. Hakel Toilettenpapier. Weiß mittlerweile für alles mögliche, okay, hier benutzt wird. Ja, Alsdorf bei Aachen. Und zwar ein Naturschutzgebiet in Alsdorf. Oh, lame. Nee. Kennst du den Film The Signal? Ja. Da finden die auch Koordinaten und das führt die halt zu Area 51. So, was ist, wenn Alsdorf bei Aachen das deutsche Area 51 ist, wir da so fucking Superhelden werden und dann hier zurückkehren und dann mit so tiefen Stimmen irgendwann anfangen zu moderieren, wie Batman. Ja, das ist eine interessante Frage. Ja. Aber warum hat er sich das tätowieren lassen? Ja, was ist dort geschehen? Oder was wird dort noch geschehen? Und ich meine, es ist ja auch so eine self-fulfilling prophecy. Du kannst ja, glaube ich, einfach irgendwelche Koordinaten, du wirst völlig irgendwann wirklich, in deinem Leben da wird irgendwas stattfinden, weil einfach die Erwartungshaltung selbst schon tolle Ereignisse erzeugt. Ja. Ne? Was ist das eigentlich für ein Trend? Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich bin eigentlich ein Trendy-Menschen. Hosen. Ja, genau. Was ist da los? Ich weiß auch nicht. Nee, diese ISBN-Codes. Diese Strichcodes. QR-Codes? Nein, das der Vorgänger. Strichcode. Ja. Also war so einfach. Im Hals. Das ist so ein riesen Trend. Das ist gegen Husten. Also hinten auf dem Nacken. Hinten auf dem Nacken. Das ist vom Film Hitman. Da gibt es so Attentäter, so Mörder, Auftragskiller, ja, die alle so einen Strichcode haben. Aber das ist nicht von dem Film, oder? Das ist. Doch. Ist es nicht so ein Freundschaftsbeweis, wurde mir mal gesagt. Wurde ich wieder verarscht. Wenn du mit Lidl befreundet bist oder was? Oder wie soll das aussehen? Mit wem? Ja, mit Avocados. Den neuen Avocados, die am Montag angekommen sind. Ich weiß nicht, also ich kenne das nur, das war ja ganz groß auf der Werbekampagne, stand das immer auf dem großen Plakat für Hitman, war dieser Typ, Timothy Oliphant, war abgebildet mit diesem. Der lustigste Name der Welt. Ich, ja, auf jeden Fall. Lachen, ja. Kann man das sich aber echt gut merken. So. Das ist, glaube ich, für so einen Schauspieler gar nicht so dumm, ein bisschen einen lächerlichen Namen zu haben, damit du ihn ja einfach gut merken kannst. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Das ist ziemlich lustig. Ja. Hat Hitman nicht auch mal eine große Rolle in so einem Podcast gespielt? Beatman. War das. Beatman, ja. Folge 17 Boah, bis 38. Ich freue mich aufs Crossover. Hitman und Beatman. Diese ganz seltsame Stelle im Hitman 2, wo plötzlich ein Rap losgeht. Nee, aber ich glaube zum Beispiel, also mit dieser Self-Fulfilling Prophecy, man kann ja auch sagen, also ich sage jetzt mal, dieses Jahr, am 17. Oktober, wird was richtig Krasses geschehen. Oh. Okay? Haltet euch fest, achtet auf den 17. Oktober. Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. An der Stelle sei euch gesagt, wird was richtig Krasses passieren. Okay. Aber warum glaubst du, glaubst du an die Existenz einer Self-Fulfilling Prophecy? Also glaubst du, wird jetzt was passiert? Weil natürlich passiert, es passiert, jeden Tag passiert was Krasses. Die Aussage ist ja jetzt per se nichts Dramatisches. Naja, aber in deinem Leben. Alleine dadurch, dass Leute besonders auf diesen Tag jetzt achten werden mit unseren 7 Millionen Hörern, wird sich durch Gruppendynamik dort etwas passieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt. Selektive Wahrnehmung. Nee, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, am 17. Oktober wird in Hamburg auf dem Alsenplatz um 18 Uhr eine Bombe hochgehen. Was wirklich Krasses passieren. Ja, jetzt kann Hamburg, sein, dass du das Hamburg, SEK eingeschaltet hast. Hamburg, Alsenplatz, 17. Oktober, 18 Uhr. Und jetzt kommen schon mal zum Beispiel alle Podcast-Hörer, die dabei sein wollen bei diesem historischen Ereignis, kommen um 18 Uhr Hamburg, Alsenplatz. Plötzlich ist der völlig unangemeldete Menschenversammlung. Plötzlich ist der voll tausender so, Menschen. Massenpanik. Das erste unoffizielle Podcast-UFO-Hörertreffen wird dort stattfinden. Und alle Leute kommen dahin und plötzlich entsteht da was. Und alle anderen Leute denken, oh, da ist irgendwas. Und dann sehen Leute kommen vielleicht dahin. Florentin Will, aber er war es nur so ein ein Obdachloser, der genau. mal wieder besoffen ist. Und dann sind alle wütend und sagen, oh, da ist ein Foto mit ihm und dann gibt es eine Schlägerei und dann passiert irgendwas. Und dann sagt man, ja gut, wenn wir jetzt eh schon, also ich meine, wir sind jetzt 10.000 Leute, wir können jetzt auch die Regierung stürzen. Wo wir jetzt eh schon mal in Hamburg sind. mit recht weit laufen. Ja, dann stürzen wir halt den Bürgermeister von Hamburg. Fuck it. Wir sind eh schon das wach. Das wird nicht meine News-Thema. Ich schlafe jetzt so schnell eh nicht mehr ein. Lass uns jetzt einfach nochmal dieses Arschloch aus seinem Palast zerren, was der uns alles eingebrockt hat. Fischbrötchen 10 Cent teurer. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Der Lidl da hinten musste zumachen. Und die Alster jetzt, ist aber, ja schon wieder geschrieben. Hört aber mal auf. Jedes jetzt Jahr hier. Steigt die Alster. Raus mit der und Alster sie aus Hamburg. Wieder. Aber dass sie steigt. Raus mit diesem Fluss. Ich mach's auch aus der Stadt. Und dann gehen die los und marschieren Richtung Palast und nehmen alle wie so eine Flut alle anderen mit. Irgendwie so Mütter mit so Kinderwägen, die nee, sich nicht manövrieren können. Glaubst du, dass Podcast-Uferhörer solche Multiplikatoren sind? Ich glaube, die sind alle so, trauen sie nicht, sie anzusprechen. Ja. Dann nach 10 Minuten gehen sie wieder, weil es denen unangenehm awkward ist. Ich glaube, Podcast-Uferhörer sind eher so Divisoren. Die schaffen große Gruppen von Menschen sofort aufzulösen, wie so eine chemische Komponente. Die werden eingesetzt bei Massenpaniken. Und die werden eingesetzt, hier als die Kurden protestieren wollten in Köln, wurden die eingesetzt. Da wurden die so verteilt, strategisch genau, sinnvoll. Ja. Und innerhalb von 10 Sekunden hat sich die Massenpanik aufgelöst. Weil es allen so unangenehm ist, dass sie alle sich verstreuen und dann so möglichst nicht aneinander stehen wollen. Hätte es uns vor der Love Parade gegeben, wäre das nicht passiert. Wir hätten die verhindert. Ja, ja. Ja, das ist eine interessante Theorie. Ich glaube, man kann auch um so ganze Länder abschotten, wenn man so Ketten an Podcast-UFO-Hörern macht. Da kommen die Leute nicht durch, weil es immer so unangenehm ist, da vorbeizugehen. Und dann Wurmloch auch. Ja, und die lachen dann immer so unangekündigt oder weinen oder schauen sentimental aus dem Fenster. Ich habe heute gelesen, es gibt so ein In einem Meer gibt es so einen Strudel. Diese Strudel, die man aus Filmen kennt, Flug der Karibik 3 zum Beispiel. Diese krassen Strudel. Und pro Stunde werden da irgendwie 12,8 Millionen Kubiktonnen Wasser reingezogen, was Wahnsinn ist. Und Forscher nennen das Glory Hole. Nein. Doch, aber wirklich? Das finde ich aber nicht spannend an der Geschichte. Ich finde das spannend ist, dass es wirklich solche Strudel gibt. Ist das nicht mega cool? Aber wo kommt das Wasser denn hin? Ja, das weiß ja halt niemand. Aber Moment mal, unterirdisch wahrscheinlich. Du kannst ja in einem Wasserglas, kannst ja auch einen Strudel machen, ohne dass das Wasser jetzt außerhalb des Wasserglases... Es verschwindet unter Erde, unterirdisch. Aber das habe ich mir ohnehin gedacht. In der Erde ist doch bestimmt noch viel Platz irgendwo, oder? Ja. Also ich meine, da gibt es ja bestimmt auch Hohlräume oder so ein Shit und Öl. Und also, wir waren ja im Natural History Museum und da haben wir so den Globus gesehen. Ich war nur in der Cafeteria die ganze Zeit. Aber währenddessen, ich glaube, ich habe dir auch mal kurz zugewunken durch deinen Donut durch. Da haben wir so einen großen Globus gesehen, da hat man gemerkt, wie unglaublich unbedeutend eigentlich so die Erhebungen auf der Erdoberfläche sind, so Berge und so, wie scheißegal das ist im Verhältnis zum Rest der Erde, die enorm ist. Und auch das tiefste Meer ist an winzig kleiner Millimeter Eindellung bei irgendwie einer 2 Meter Durchmesser Erdkugel. Ja. Das heißt, das Wasser, das auf der Erde ist, ist ja unfassbar wenig. Das heißt, wenn er jetzt einfach nur irgendwo so eine Luftblase ist, irgendwo in dieser Erde oder irgendwie eine, keine Ahnung, eine Ölblase oder, ja, oder Gasblase. Und da ist ein Loch drin, dann wird es alles eingesaugt und ist halt weg. Und dann haben wir echt ein Problem. Jo. Weil dann liegen die ganzen fucking Seegurken erstmal zappelnd irgendwo im Meer da und ich kümmere mich nicht um die. Ich kümmere mich sicher nicht um die. Und dann müssen da irgendwie Schiffe funktionieren nicht mehr. Die ganze ich könnte Industrie einen Fisch kaputt. Aufnehmen. Nicht ja. Artgerecht. Könnte ich das noch stimmt. einen Fisch aufnehmen. Obwohl ich glaube, dein Jeff könnte eine Menge Fische vernichten. Da könnte man wieder so ein bisschen dem Meer Herr werden. Dass man den einfach aussetzt und der kümmert sich da um ein paar fucking Seegurken. Ja, der hat jetzt übrigens so ganz seltsame schwarze Punkte. Also wenn ich dich irgendwer auskennt, dann vielleicht Punkte? Ganz kurz an seinen Flossen und so. Ah, nein. Also wenn ihr euch da kurz einschalten könnt, ist relativ dringend armer flossenfest. Jeff, wollen wir ein Spendenkonto für Jeff einrichten? Ich finde es toll, wie viele Möglichkeiten wir finden, Geld zu bekommen. Mich ganz, ganz großartig. Ja, aber echt interessant. Ich finde es auch mal, wie gruselig es eigentlich ist, dass wir noch leben. Dass wir noch leben alle, ist sehr, sehr viel unwahrscheinlicher als der Fakt, dass wir schon lange tot sein müssten. Na, ich glaube, wir sind schon recht widerstandsfähig, oder? Nee, allein aus solchen Gründen. Weil jedes Jahr kommen Meteoriten, fliegen ganz nah an der Erde vorbei. Jetzt heißt es wieder anders, jetzt wird mich eben korrigieren. Aber die sich so alle 47 Jahre mal an der Erde vorbeikommen. Erde. Und es sind so viele, dass ich mir denke, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir noch nicht getroffen wurden. Natürlich gibt es immer so Dinge wie der Fakt, dass Jupiter ist so groß und deswegen kommen nicht so viele Gesteinsbrocken auf die Erde und so ein Scheiß. Aber der Fakt, dass wir noch nicht getroffen wurden, ist so seltsam. Der Fakt, dass du existierst. Ja. Das ist so Wahnsinn. Da sind so viele kleine Figurchen, mussten so gesetzt werden, dass du jetzt existierst. Das Leben ist ein großer Domino-Day. Und ganz am Ende des Domino Days, 2011, wo er das letzte Mal stattgefunden ist hat, ist Linda de Mol und das Podcast-Ufer, das entstanden ist durch diese ganze lange Reihe an Dingen. Ja, mega spannend. Tweet? Willst du einen Tweet raushauen? Bei Twitter bist du auch mittlerweile nicht mehr so aktiv, ne? Überhaupt nicht. Wie ist das passiert? Keine Lust mehr? Nee, es ist so ein Phasending irgendwie. Ich habe alles erreicht auf Twitter. Ich habe irgendwie viele Herzen bekommen, viele Sachen gemacht. Du brauchst neue Ziele vielleicht einfach. Ich brauche wirklich neue Ziele. Es ist wirklich, das zieht sich vielleicht so ein bisschen durch mein Leben, dass ich zu früh zu große Ziele erreicht hatte. Ich habe jetzt meinen ersten Film gedreht. Ich habe jetzt meine erste Sendung bekommen. Und jetzt irgendwie stehe ich hier und denke mir, okay, wo soll das jetzt noch hingehen? Jo. Und weiß nicht, was ich machen soll, weil alles ist gemacht irgendwie. Das ist das Gegenteil von mir. Da ja. Ich habe immer zu hohe Ziele und da arbeite ich mal drauf hin. Was ist denn dein Ziel? Also was, klar, du könntest jetzt sagen, irgendwie, ich würde mal gerne einen Oscar für Drehbuch gewinnen. Das ist jetzt aber relativ unwahrscheinlich. Nicht, dass du es nie schaffen wirst, also kann auf jeden Fall stattfinden. Aber was ist denn ein Ziel, wo du jetzt wirklich sagst, kann man mal machen? Ich wäre gern eine anerkannte, von mir wichtig empfundenen Kritikern anerkannte Unterhaltungsfigur in der deutschen Medienlandschaft. Mhm. Ich wär gern ein gefeierter Komiker, tatsächlich. Ich weiß, dass ich dafür, da es keinen gefeierten Komiker gibt, weil Komiker in der Regel nicht gefeiert werden, sondern eher gehasst. Also gehypt. Ich will ein kurzfristig gehypter Komiker Deutschlands sein. In Deutschland ist es ja eigentlich eher so, dass je berühmter Komiker sind, desto mehr werden sie gehasst. Ja. Also was sie berühmt macht, ist Hass. Also ja, du kannst sagen, Mario Barth ist der berühmteste Komiker und wird auch am meisten gehasst. Also man kann es ja direkt abbauen. Je bekannter man ist. Wenn ich immer berühmte Menschen gleichermaßen gehasst und gehypt, weil es immer halt Leute gibt, die das Hype empfinden und andere, die halt so einen Gegenhype erbauen wollen. Also ich glaube, dass Leute auch polarisieren müssen. Die eine gewisse Form von Anerkennung bekommen. Das ist ja das Paradoxe daran. Aber es gibt ja trotzdem unterschiedliche Arten von Hass. Ne? Also es gibt ja auch so Promis, die, sag ich mal, auf Hate so ihre ganze Karriere aufgebaut haben. Oder so auf, wen interessieren die denn? Ne? So die klassische It-Girls, Kardashians oder sowas, wo sowohl die Bad Press als auch die Good Press irgendwie zusammenarbeiten, wo dann so ein Tweet wie wen interessiert denn eigentlich überhaupt, mit wem die jetzt ein Sex-Hate gemacht hat? Genau dieser Tweet ist die Reaktion, die diese Menschen so groß macht, auch das Aufregen darüber, dass Menschen berühmt sind, fördert ihren Ruhm, weil es weiter so dieses Mysterium, warum sind die eigentlich berühmt, befeuert. Und somit auch jeder Hate, jeder Hasskommentar, jedes, die für die überhaupt nicht berühmt zu sein, feuert ja weiter das an. Das heißt, es ist ja so ein, auch wieder so ein Kreislauf, aber anders als, keine Ahnung, ein berühmter Cellist, den niemand interessiert, Der kriegt nichts aus dieser Desinteresse oder Ablehnung irgendwie. Der ist einfach egal. Wohingegen andere aktiv gehasst werden. Ich glaube, in der Fachpresse wird er auch teilweise zerrissen. Ja, er wird teilweise wirklich zerrissen, das stimmt. Das war furchtbar da. Das war echt. Was glaubst du? Was war denn los in Tag 12? Ja. Was glaubst du, ist der zu Unrecht erfolgreichste Mensch? Cellist. Ach, ja, gut, da Gott sei Dank hast du nicht Cellist gefeuert. Ja, gut, da wirst du nicht sagen. Entscheiden können. Der zu Unrecht gefeierte Mensch? Ich glaube, das geht per Definition nicht, weil ich glaube, immer wenn man erfolgreich ist, hat man irgendwas richtig gemacht oder zumindest berühmt. Also, ne, also du musst auch erstmal 12 Prostituierte umbringen. Das ist auch nicht so leicht, aber dann hast du halt auf die Idee zu kommen, ist ja erstmal nicht so blöd. Breivik, das Breivik-Phänomen. Auf die Idee zu kommen. Ja, ja, klar. Outside the box denken. Ja. Das ist die Frage. Oder denkt man viel zu viel outside the box und müsste eigentlich wieder in the box schauen? Ist schwierig. Ist ja auch das ganze Ding, dass Leute, die. Ich glaube, dass Leute, die im Rampenlicht stehen oder im Rampenlicht stehen wollen, auch oft einfach ein Problem haben. Die wollen einfach geliebt werden. Und so, aber der Weg dahin funktioniert so nicht. Der funktioniert nach der Mechanik, man will geliebt werden, nicht. Weil du musst da zu viel. Also, du weißt, Leute, die im Rampenlicht stehen wollen, werden nicht geliebt. Und das ist nur das Paradoxon, womit Leute damit umgehen müssen. Weil die müssen natürlich. Ja, um dahin zu kommen, halt schon so ein bisschen Narzissmus mitbringen, um sich selber vor die Kamera zu bringen. Mhm. Und das ist ja per se erstmal eigentlich eine von vielen Leuten als Arroganz ausgelegte Art der Selbstdarstellung. Hast du denn den Narzissmus, den man braucht, um berühmt zu werden? Weiß ich nicht. Manchmal habe ich den, manchmal nicht. Je nachdem, ich glaube, das entwickelt sich auch, je nachdem, wie viel Erfahrung man sammelt. Wenn ich jetzt noch 10 Jahre den Podcast machen würde, glaube ich, hätte ich das irgendwann, weil ich irgendwann das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich's. So. Und ich glaube, wenn man das hat, wenn man das Gefühl hat, man steht zu Recht dann da, dann legt man einem das nicht mehr, legt man einem das als Scham aus. Weil wenn Frank Elstner jetzt dann anfängt, Wetten, das zu moderieren, dann findet man es cool, okay, geil. Hm. Aber wohingegen, wenn plötzlich jemand, so ein Praktik von uns, sich plötzlich da vor die Kamera stellt und meint, Wetten, das moderieren zu müssen, dann bin ich immer als Arroganz. Wer bist du, dass du jetzt meinst, Wetten, das moderieren zu dürfen? Da wird man es also als Arroganz auslegen. Gratwanderung, eine ganz spannende Gratwanderung. Mhm. Der nächste Anrufer ist in der Leitung. Wir begrüßen Karl aus Timmendorf. Hallo. Hallo, Stefan und Florentin. Karl hier. Ja, Karl, was kann man für dich tun? Ja, also mir ist Folgendes passiert. Ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und dann plötzlich kam... Was für ein Fahrrad? Das ist ein Omagio. Vier Gang. Alles klar. Aber früher mal sieben Gang, aber das war mir dann zu krass. Was ist da passiert? Und dann bin ich da so an so einem Schrank vorbeigefahren und dann ging dieser Schrank auf und da kamen plötzlich ganz viele Fledermäuse raus. Hui. Und sind mir entgegengeflogen und dann dachte ich mir, huiuiui, mein Gott, wir haben echt so viele Ausländer im Land, die müssen raus. Waren die Fledermäuse eine Metapher für Ausländer? Nee. Oder sind wirklich Fledermäuse entgegengekommen? Ja. Hast du in Zukunft vor, dir ein schwarzes Cape umzulegen, um die Stadt Hamburg? Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich das mit dem Cape machen soll. Ich weiß nicht, warum wir jetzt in Hamburg angesetzt sind. eigentlich sind wir das tatsächlich auch erwähnt. Okay. Aber nee, du, das ist eine gute Frage mit dem Cape. Das habe ich mir überlegt, weil, interessanter Fun Fact nebenbei, gestern, crazy story, war ich unterwegs, Oper, ne, klassisch, ich gehe jede Woche mit meinen Eltern in die Oper und waren wir so unterwegs in so einer Gasse, sind also die Gasse runtergegangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir ständig durch diese Gasse gehen, weil eigentlich, wir sind wohlhabende Leute, ne, und normalerweise die Oper hat ja einen sehr, sehr großen Eingang, ne, wo die ganzen anderen Leute stehen und wo dann die Limousine vorfährt und so. Everything wrong with Batman und 12 seconds. Also auf jeden Fall, alle unsere Kollegen machen das so, da werden wir von den Limousinen abgeholt und so und dann die großen Leute und da gibt es noch einen Sektempfang. Aber wir gehen irgendwie immer durch diese Gasse raus, irgendwie müssen wir durch diese Gasse und dann liegen da so die Leute in der Gasse und so. Und plötzlich kommt da so ein Typ daher und sagt, Leute, was ist denn hier los? Ich hätte gerne. Boah, da bin ich jetzt aber richtig falsch abgebogen. Lass mich dich erschießen. Okay, und dann lass mich das kurz mal. Normale Leute würden jetzt sagen, okay, können wir dir irgendwie Geld anbieten? Weil Leute wollen dann natürlich nicht einfach umbringen. Ja. Kann ich dir meine teure Perlenkette, ich weiß nicht, ob ihre Mutter Perlenketten hat? Ja, beide. Ob die nicht einfach dann die Perlenketten anbieten und sagen, okay, ich bringe meinen Sohn hier raus, ich meine, wir sind wohlhabend. Wir können bestimmt jetzt schnell irgendwo ein Taxi holen, kein Ding. Wir kommen hier, wir wollen hier schnell wieder raus. Vor allem, ich bin ja nicht irgendjemand. Meine Familie ist ja bekannt, statt bekannt, ne? Also die kennt ja jeder. Wie heißt ihr? Wie bitte? Wie heißt ihr? Hm? Familienname? Muss er auch nicht sagen. Wir haben das gepiept. Piep! Piep, piep! Kurz gepiept. Und ja, also die kennt ja jeder, das heißt also jeder, der auf der Straße ist, würde ja sehen, oh mein Gott, das sind die Piep, Pieps. Und die kann man jetzt irgendwie... Das ist ein Doppelname, deswegen zwei Pieps. Genau, kann man jetzt irgendwie kidnappen oder so, und dann mehr. Ja. Naja, auf jeden Fall hat der gesagt so, mein Gott, jetzt ist aber mal Schluss mit euch. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses ewige Rumgelebe da. Und dann holt er einen Revolver raus und erschießt meinen Vater, erschießt meine Mutter, tot. Und dann habe ich mich da so zwischen die hingekniet, dann gab es da so eine Szene, dann ist passiert, dass dann das Blut so in so ein Gulli runter geflossen ist irgendwie, das ist dann so runtergetropft und ich habe mich dann so zwischen gekniet zwischen meine Eltern und habe ich so in den Himmel geguckt und dann habe ich so ganz meine Hände so ausgebreitet und habe gesehen, nein, und dann bin ich nach Hause gegangen. Also quasi ein typischer Tag für dich. Ganz normaler Tag, bin ich nach Hause gegangen und Scooby-Doo läuft jetzt wieder auf RTL 2. Wahnsinn. Abends. Und dann habe ich mir gedacht, geil, ist ja echt ganz geil. Nee, die alten Folgen, die eigentlich auch ganz cool sind. Weil das Interessante ist ja, dass Scooby-Doo ja immer nur dann Angst hat, wenn er merkt, dass es sozusagen, also er hat ja vor der Maske mehr Angst als vor der echten Person. Wo man sich fragen könnte, warum lösen die denn überhaupt das Problem? Weil der Maskenmensch ist ein kleineres Problem als das, was sie am Ende gelöst haben. Ne? Und auf jeden Fall. Alles klar. Jetzt mit dieser Fledermaus-Geschichte, das lässt mich nicht los. Das war irgendwie so gespannt. Ein Ding. Wir sind gespannt, von dir zu hören. Karl, ich weiß nicht genau. Ja. Das ist nicht ein richtiger Name. Das hast du zwar angesprochen mit dem Karl, das ist vielleicht nicht mehr. Vielleicht sollte ich mir da irgendwie langfristig überlegen, ob man da nicht irgendwie ein Leo in die Richtung macht, ne? Na alles gut. Klar. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Tchaikovsky, Willi von Florenti gehört, ich bin ein großer Fan von ihm, aber ansonsten guter Mann. Und eure T-Shirts sind echt geil. Ich habe mir jetzt vor zwei Wochen eine Menge T-Shirts gekauft. Ja. Die sind gar nicht so teuer, wie alle immer sagen irgendwie. Und, wie teuer sind die denn? Die kosten 17,99 €. Ui, das ist aber also vor allem, oft bei so T-Shirts ist ja dann irgendwie dieses Granulat, ist ja dann weg nach ein paar Mal Wäschen. Klar. Bei mir jetzt gar nicht. Also das ist immer noch da und das kann man auch lange tragen. Ist 100% Baumwolle, oder? Nee, nicht ganz. Überhaupt nicht, ups. Überhaupt nicht. Da ist eine Menge Sulfan mit drin. Aber trotzdem, also aber auch von der Qualität her, vom Schnitt her? Ach ja, geht. Aber das Motiv ist okay und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Oh, ich sehe, wir haben noch jemanden in der Leitung. Hi. Lieselotte. Hi Leute, da. Ich bin's, die Liesel. Hallo Liesel, hi. Wie kann ich dir helfen? Ach, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht genau, was es für eine Show ist. Hm. Soll ich über ein Problem reden? Soll ich über ein, was Cooles reden? Soll ich über mein Leben reden? Was wollt ihr hören, ihr beiden? Ja, genau, wir haben ja heute... Übrigens, ich hab bei Patreon für euch gespendet und ich find's ganz toll, was ihr mir für den Arsch geschickt habt. Mhm. So ein Dankeschön habe ich bekommen. Das ist echt ein tolles Gefühl, wenn man euch bei Patreon spendet. Mhm. Das ist total geil, das macht richtig Spaß und man fühlt sich auch besser danach. Wollte ich euch nur mal sagen. Mhm. Nee, wir haben ja heute Thementag Moose und da einfach deine Gedanken dazu. Wir hatten schon lustige Anrufer, die ein bisschen ein paar Wortspiele gebracht haben und Apfel- ob du das vielleicht, genau. Moose Clues. Moose. Was Moose, das Moose? Richtig. Moose wie der Elch aus dem Englischen. Sehr gut. Kann man sich aber zusammenbauen, versteht schon. Moose-Nagel. Moose-Schmerzen. Das hat Hand und Moose. Kopf oder Moose. Von Kopf bis Moose, ja. Es ist auch mal Moose mit lustig, sowas halt. Ja, ich wollte eigentlich von meinem Leben erzählen. Es war ein bisschen seltsam. Ich habe meine Eltern haben mich damals gefunden. Und ganz seltsam. Wirklich? Wo, kannst du dich daran erinnern? Wie alt warst du da? Da war ich, weiß ich nicht, wie alt ich war. Ganz ins kleine Baby war ich noch. Und dann wurde ich, haben meine Eltern mich gefunden im Feld. In Kansas, ich komme aus Kansas. Mhm. Und dann haben die mich gefunden und in so einem Trümmerfeld. Und ich habe auch nicht so eine einfache Kindheit gehabt. Und nicht so einfach Kinder gehabt, ich wurde oft, ich bin, jetzt glaubt ihr mir eh nicht, das wäre so ein Anruf, den man wie bei Domian dann bei YouTube findet. Nein, Lieselotte, bitte, sag's einfach. Ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch. Ich hab's nicht leicht, ich bin nicht wie jeder andere. Meine Eltern haben mich aus einem Raumschiff gerettet, haben mich großgezogen. Ich habe ein behütetes Vorstadtleben geführt in Kansas. Und, na gut, ich habe das Gefühl, ich bin für was Größeres bestimmt. Du klingst jetzt erstmal recht menschlich, ne? Also auf den ersten Blick. Wie, wie äußert sich denn das, dieses Nicht-Mensch-Sein? Ja, ich kann Dinge machen. Ich kann, also aus meinen Augen kommt Laser raus. Ach was. Ich kann fliegen. Ich bin sehr stark. Siehst du den Laser dann auch? Oder also? Das ist nicht, das ist keine blöde Frage. Das wurde mich noch nie gefragt. Ja, ich denke schon, dass ich einen Laser sehe. Alles ganz rot plötzlich. Aha. Aber dann meistens ist auch, tut auch ein bisschen weh und dann. Und dann fliegt oft auch was in die Luft vor mir. Ja. Das ist dann, finde ich, interessanter, als darauf zu achten, ob ich den Laser sehe oder nicht. Okay. Ja, ja. Und aber, also, was ist jetzt, also zum Beispiel, wenn du diesen Laserblick hast und kannst du dann blinzeln währenddessen? Würde das dann irgendwie deine Augen? Das würde den Laser dann ganz kurz unterbrechen. Meine Augen, meinem Augen hat das, hat er keine Laser. Irgendwie gar nicht. Eine Fliege reinfliegt oder irgendwie die Sonne blendet oder so. Ist ganz kurz, dann ist einfach wie, dann ist kurz unterbrochen der Laser. Ja, ja. Aber dann geht er auch wieder an. Wie du das kennst, wenn eine Taschenlampe davor. Oder wenn es jemand neben dir steht und sagt, oh, guck mal hier. Ja, da muss ich aufpassen. Und dann muss man sich ist schwierig. Ne, dann das machen viele Freunde. In Ulk leisten sie sich daraus, aber da muss man aufpassen, genau. Ja, ich kann viele Sachen machen. Ich kann Autos hochheben, ich kann Laster hochheben, ich kann Flugzeuge hochheben, ich kann eigentlich alles hochheben. Ja. Und ich bin gespannt, was das Leben noch so mit mir macht. Ja, aber klingt doch erstmal jetzt nicht negativ. Also das mit Lasern, ist es immer oder machst du das an und aus? Oder nee, kann ich auch, wenn ich auch wütend bin oder auch mal, wenn ich aber auch in Gefahr bin, dann kann ich einen Laser aktivieren. Aber nicht, wenn du vorm Spiegel stehst, hoffe ich. Das werde ich nicht tun. Danke. Aber so wie du aussiehst, musst du ja vorm Spiegel nicht wütend sein. Richtig. Wie geht's euch so eigentlich? Ja, ganz gut eigentlich. Alles klar. Ja, also ich habe das Gefühl, die Sendung gibt's nicht mehr lang, aber vielleicht wird in den nächsten 3 Minuten abgesetzt. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir noch eine richtig schöne Zeit, ne? Alles klar. Ciao, Ikowski. Ne? Spannenden Anruf haben wir heute. Ciao. Florentin. Ja. Was hast du den nächsten? Es geht aufs Wochenende zu. Was hast du am Wochenende vor? Das, was ich jedes Wochenende mache: Saufen. Waffeln, bis saufen. Der Arzt kommt. Weiber, saufen, Fußball. Yay. Sag ich mal. Nee, wird ein richtig geiles Ding. Ich bin mit Jochen unterwegs. Cool. Und wir sind ja auf dem Berg immer unterwegs. Mit den Jungs. Mit meinen Jungs. Und ich habe gerade 3 Mitarbeiterausweise um mich hier an. Also ich wir kriegen zum ersten Mal Mitarbeiterausweise. Ich habe 3 um. Und mit dem Bild auch, ne, oder? Mit dem Bild um. Das heißt, du weißt gerade nicht, welche der 3 Personen mit dir spricht. Ah ja, stimmt. Ist da zufällig meine auch mit dabei? Ja, den habe ich dir mitgebracht. Da sehe ich auch ganz schrecklich aus, ne? Das war so eine Nacht- und Nebelaktion, diese Fotos zu. Oh, muss ich jetzt einen aussuchen? Bisschen verweinte Augen, Tränensäcke bis zu den Knien. Die müssen es wie immer tragen, oder was? Oder? Die müssen es immer tragen. Wie so Kinder, die verloren gehen und die man dann zu den Eltern zurückschickt. Was macht man mit den Kindern eigentlich? Dann sind die halt verloren. Da bringt auch eine Adresse nichts mehr. Ja, gut. Observation Comedy aus den 80er Jahren. Warum schicken die nicht einfach einen Fax, Mensch? Dann können sie wieder gefunden werden. Dann können sie Wolltest du als Kind mal weglaufen? Hattest du diese Fantasie, dass du sagst, nee. Meine Eltern sind so gemein zu mir, ich darf nicht Detective Conan schauen, jetzt packe ich meinen Rucksack und laufe in die Wildnis? Ich laufe nach Japan. Nee, ich hatte immer auch schon Angst im Supermarkt, wenn ich meine Eltern für 10 Sekunden nicht gesehen habe, bin ich auch komplett ausgerastet direkt. Mhm. Dann bin ich schreiend durch den Laden gelaufen. Das war meine größte Angst, verloren zu gehen, weil als Kind schon klar war, was willst du denn machen? Da hast du keine Lebensgrundlage. Ja. Ich meine, du brauchst die halt noch, um irgendwie eine Ausbildung zu garantieren, einen Job zu garantieren. Das ist so gut, dass du als sechsjähriges Kind auch schon gesagt hast, ich brauche eine Ausbildung. Andere Kinder standen so schreien vor der Verkäuferin. Und ich stand so ganz artikulativ davor. Ja, also meine Eltern sind jetzt weg und ich weiß nicht, wie mein Leben kommt. Genau, und ein bisschen ins Wanken geraten. Ich habe überlegt, ob man diese Ausbildung zum Steuerberater jetzt mal irgendwie angehen könnte. Welchen Lehrjahr sind Sie jetzt? Ja. Du wirst auch schon gesiezt, schon sehr früh. Ich wurde sehr früh gesiezt. Ich hatte so einen Pottschnitt, so einen quasi so blonde, ich hatte so einen blonden Hattest du als Kind blonde Haare oder was? Ganz blonde Warum? Haare. Strohblond. Und dann wurde mir... Kann es nicht sein, dass du irgendwie ausgewechselt wurdest oder so und ja, früher ein anderes Kind sein. Warst oder so? Ab einem Moment hatte ich auch plötzlich Bart. So einfach so Tag... Ich glaube, wenn ich dieses und ich hieß Foto, auch, hieß auch picture, Martin früher. Ja, wenn ich das Every Picture for a Day Ding gemacht hätte, wäre ich irgendwann einfach so, Moment mal, das ist von aber, 12. auf den 13. April einfach blond. Das ist geworden. Aber kein schlechter Sketch eigentlich, so Picture Every Day und ab irgendeinem Punkt einfach eine ganz andere Person, einfach schwarzer Typ, einfach ganz anders. So, what the aber fuck happened Leben, at 21. September? So, was ist da das gelaufen? Ist Identitätsdiebstahl, aber festgehalten in Every Picture for a Day. Okay, ich bin jetzt die Person, ich muss auch das machen, was er immer gemacht hat jeden Tag. Das ist aber auch nicht schlecht. Du klaust eine Identität von jemandem und merkst dann, oh shit, der macht schon seit 3 Jahren so ein Everyday. Ich frage mich wirklich, wie viele Leute dieses Everyday-Picture-Ding gerade machen, weil irgendwie dieser Noah-Typ hat es ja gemacht irgendwie so 10 Jahre lang. Mega cool, mega geiles virales Video und so. Und da haben sich ja bestimmt 100 Leute gedacht, damit fange ich jetzt auch an, aber mach's irgendwie anders, dass ich irgendwie einen Satz irgendwie sage oder sowas oder irgendwie ganz langsam ein Lied singe. Er oder ist nur der, der es durchgehalten hat. Ich glaube, es haben tausende Leute angefangen, ungefähr zur gleichen Zeit. Ungefähr. Ich glaube, meine Everyday-Picture-Challenge hat mal 2 Tage gereicht irgendwie, aber dann dachte ich mir auch, fuck it, was soll das? Ja. Ich war meiner Zeit wahrscheinlich voraus irgendwie. Ne? Ja, dann hatte ich einen Pottschnitt und dann wurde ich mal gefragt, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Was einem auch nicht hilft, sich zu finden im Leben. Ja, also weißt du, wie es mir ging? Ich wurde immer die Dicke genannt. Das ist auch nicht so cool, wenn du versuchst, deinen Platz aber in der Aber du Welt. Weißt, wo du stehst. Ja, ich weiß, wo ich stehe und ich stehe nicht lang, weil ich fett bin. Aber du stehst fest auf dem Boden. Fetterten einfach. Butterkopf. Ja. Ich war mal Lulatsch. Ich war mal lang Lulatschig. Freakgröße. Ich war immer zu groß. Wir sind eigentlich im Grunde echt so dick und lang eigentlich einfach so. Ja. Das war echt, war immer schon unangenehm groß und immer ungelenk. Tollpatschig bin ich rumgewatschelt durchs Leben. Schuhgröße immer 68 und dann. Wir haben die Schuhe nicht in deiner Größe. Ja, gut, dann gib mir halt wieder die Crocs. Ich weiß nicht, die sind gib vorne mir wieder offen. Die Plastiktüten. Dich dann mit dem Gummiband um Füße schnürst, okay. Ja, ich musste halt schon relativ gib mir früh. Den Sandsack. Weil ich halt fett war, konnte ich halt irgendwann keine Kinderkleidung mehr tragen, sondern musste Erwachsenenkleidung tragen. Und sah halt immer mega sophisticated aus, weil ich immer schon Anzug getragen habe und so. Weil ich halt schon Erwachsenenkleidung hatte, während andere so Winnie Pooh-T-Shirt und ich halt Fatty McFett-Sau, halt irgendwie schon Größe 60, halt irgendwie so. So Tupac-Shirt, so ein Florin-Polo-Hemd. Bist du Eminem-Fan? Nein. Ich hatte mir nur immer Nein. Größe. Bist du Kartoffel? Sackfeld, nein, ich trage nur Kartoffeln. Einfach so, weil irgendwas brauchst du. Was war das für eine Impression jetzt? Ich hab keine Ahnung. Mach ich nochmal. Nein, das, ich weiß nicht. Ich trage nur Kartoffeln. Ich trage nur Kartoffeln, weiß ich nicht. Hallo, willst du mit zum Mitnehmen oder auf die Hand? Was? Ist gleich jemand? Nee, das war auf jeden Fall eine harte Zeit. Oh, früher mal Lateinunterricht, ne? Oh, das war abgefahren, wo man dann immer ausgefragt wurde. Ich habe übrigens... Ich arbeite schon seit langem an einem Gag. Zu lange. Mein Leben. Und zwar bei Subway, dass sie irgendwann, die stellen ja sehr viele Fragen. So will ich den Tweet auch anfangen. Bei Subway, Leute, wisst ihr ja, die stellen sehr viele Fragen. Kennt ihr, ne? Wie lange dauert es noch, bis die Fragen stellen? Weil jetzt mittlerweile fragen sie auch schon, möchte doppelt Butter drauf, möchte doppelt Käse drauf. Waren sie Mitglied in der Kommunistischen Partei? Möchten sie, eher sowas wie Familienname ihrer Mutter, Haustier. Diese Fragen, die gestellt werden, wenn man ein Passwort sichert. Mhm. Diese Sicherheitsfragen. Mhm. Ist nicht so ganz so reif. Ja. Aber denk mal drauf rum. Gab es nicht früher auch diese McDonalds-Werbung, wo es immer hieß, wo so zwei Freunde zu McDonalds gegangen sind und dann gesagt haben, ich wette, wir schaffen es ohne Nachfrage, wo sie dann gesagt haben, ich hätte gerne ein Big Mac-Menü zum Mitnehmen mit Cola und Eis und Mayo und halt alles, schon alle Fragen vorwegnehmen. Und dann aber die Kassiererin noch gesagt hat, zum Mitnehmen? Wo ich mir dachte, ist das denn so positiv, so ein Lokal, das sich damit rühmt, dass es ganz viele Fragen stellt? Ist das denn? Aber hat sich McDonald's damit gerühmt? Ja, das ist gerügt? Die Werbung für McDonald's. Okay. So von wegen, also es ist natürlich irgendwo ein netter Gag oder sowas in Richtung, aber ist es denn so, es ist ja eigentlich eher nervig, wenn man sich Mühe gibt, das System zu verstehen, immer noch jemand Fragen stellt, also man gar nicht gewinnen kann als Kunde. Ich will bei meinem Sandwich bei Subway so wenig Salat drauf haben, dass ich habe gesagt, ich hätte gerne von diesem normalen Blattsalat und hat er diese Geste gemacht, dieses, du kannst mir ruhig mehr sagen, ich bin fähig, das Schere drauf zu machen. Ich so, mehr will ich nicht drauf haben. Was echt ein bisschen unangenehm war. Und er so, okay, dann kriegst du es halt so. Ja. Das kostet nicht mehr, wenn du mehr Salat nimmst. Was ich beim Subway immer nicht weiß, ab wann schwenkt man um von alles ohne X zu positiv formuliert einzeln aufzählen. Also ich weiß auch nicht, was dem Kassierer mehr hilft. Vielleicht arbeiten ja Leute draußen bei Subway, schreibt es mal in die Kommis. Also wie die denn denken, weil es ist ja ein anderer Denkprozess. Ne? Ob du die merken sich ja Dinge und die Frage ist, denkst du die jetzt negativ oder positiv? Ich glaube, du kannst sie beeinflussen. Du kannst sie beeinflussen, was sie für eine Reihenfolge drauf machen, indem du zuerst Tomaten sagst. Und zuerst Tomaten darf ich drauf machen. Wenn du sagst Tomaten, ja... Blattsalat? Ja. Ja, du kannst es richtig. Ja, mach doch. Ja, genau. Und ich glaube, dann kriegst du auch, kannst du ihn auch beeinflussen. Ich glaube, wohingegen, wenn du das negativ beeinflusst, dann gehst du eher das Risiko ein. Na, die Frage ist ja, ob die das dann nicht umrechnen. Wenn die sagen, okay, ich hätte gerne Tomatensalat, Zwiebeln, ob du nicht sofort rechnen kannst. 2 Euro die Stunde. Die rechnen nicht um. Oliven, Gürkchen. Die denken nur, man kann ja nach Hause Scrubs gucken. Das denken die. Nee, bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn mir jemand eine Uhrzeit sagt, so wir treffen uns um 16:30, rechne ich das um in 16:30 Uhr. Ich nehme das gar nicht wahr, 16:30. Sobald es mein verarbeitendes Gehirn betritt, rechne ich das sofort um in eine 24-Stunden-Rechnung. In Tackernadeln. In Tackernadeln, ja. Und in Äonen. Das sind 0,001 Äonen. Wie viele TNs sind das? Ja. Übrigens, es sind gerade jetzt die Straßenlichter angegangen. Ui. Ich weiß nicht, das ist ein total emotionaler Moment für mich, weil früher bei uns, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, bei uns war es immer so, wir durften als Kinder immer so lange draußen bleiben, bis die Straßenlichter angehen. Was ja ein geniales System ist. Man hätte einfach sagen können... Nee, weil es ja immer an der Dunkelheit hängt. Das heißt, im Sommer dürfen die Kinder, also entweder rede ich oder das redest du, oder irgendwie unser Praktikant Juan, der noch gar nichts gesagt hat, aber so geht's nicht. ¿Dónde está Juan? Juan? Wo bist du, Juan? Juan! ¿Dónde está a la manja? Juan, sag es mir. Juan, mírame. Juan, zeig es uns. Das war Spanisch lernen mit Stefan Tietze. Wenn Sie Italienisch lernen, wenn Sie zu hören wollen, dann drücken Sie die 2. War das bei dir auch so? 0,5. Mit den Laternen? Ja, bei uns war das so, die haben jetzt mittlerweile die Straßenlichter ausgetauscht, die Straßenlaternen. Das sind jetzt so LEDs. Durch Hydranten. Das sind so Fackeln. Das sind LEDs einfach, massiv helle LEDs und es ist taghell. Das ist wirklich, es ist unfassbar hell, dass wir so Flutlicht was angeben. Man könnte Fußball spielen. Ja. Also und dann ist einfach komplett hell erleuchtet. Das ist wie so, wenn man so Dreharbeiten sieht von Filmen, die nachts, wo die nachts eine Tagszene drehen. So ist es bei uns mittlerweile auf der Straße. Das ist so ganz weird. Ist bei euch auch so. Schreibt es in die Kommis, schreibt es in die Infobox. Nee, schreibt man nichts in die Kommis. Schreibt immer in unsere Infobox, bitte. Lass mal auf einen Kommentar eingehen. Okay. Okay, aber nur auf einen. Jo. Wie wählen wir den aus? Nach Stopp-Sage-Prinzip oder wie machen wir das? Ja. Der Kommentar der Woche! Stopp! Wie lange haben wir schon? Stell dir mal vor, Jan Böhmer, wenn du im Neo-Magazin irgendwann so werben Gast, so, wie lange haben wir das schon? Ja. Finde ich schon ganz gut eigentlich. Sag ich gleich mal was zu. Themen nach hinten stellen ist immer scary. So, da reden wir nach dem Essen drüber. Ja. Oh shit. Vor allem, auf der anderen Seite, es kann nicht so wichtig sein, weil's dass man was, ja, was noch warten kann. Von ja, jetzt kommt Viagra in dem User Omokia Yatza. Die Flug FedEx Delivery. http://canadianprices.pharmacy.com. Vielen Dank. Vor allem, mittlerweile ein Bot hat uns entdeckt. Ein neues Bot haben wir. Das entdeckt man nämlich immer, weil ich jeden Tag WordPress-Kommentare löschen muss von Bots. Und wir haben ein neues Bot. Und zwar, wo man bei FIFA gibt es ja dieses Spiel, wo du Karten kaufst. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Pro. Und da kann man jetzt Münzen, muss man da kaufen für das Spiel, um das spielen zu können. Und Leute, es ist nicht mehr Viagra bei uns. Mittlerweile ist es FIFA. Ja. FIFA-Coins, die man bei uns kaufen kann, was ich so lustig finde. Dass selbst für die Bots sind wir mittlerweile zu nerdig. Viagra, die brauchen die nicht. Nein, kein Viagra, kein Xanax. Gib den FIFA. Also, wir haben einen Kommentar raus. Und zwar haben wir einen Kommentar von Socke, der schreibt... erstmal herzlichen Glückwunsch an euch. Die Folge war jedoch eher so semi-lustig. Ich werde nicht so ja, kleinkariert sein und auf eine Verbindung zwischen Qualität und Plattform sehen, wegen Spotify. Danke. Ich hoffe auf Besserung in der nächsten Woche. Nope. Außerdem erhoffe ich mir durch die vertragliche Bindung mit Spotify, dass sie nun regelmäßig erscheint. Nope. Außerdem würde ich euch gerne die Frage stellen, ob es euch mehr bringt, finanziell gesehen, wenn ich die Folge jetzt immer auf Spotify höre. Nein, tut es nicht, ist komplett egal. Ich unterstütze euch wirklich gerne, falls dies so ist. Nein, kannst du machen, wie du willst. Es verbleibt mit besten Grüßen Socke. Vielen Dank, Socke. Bist du der professionelle StarCraft-Spieler Socke? Wenn ja, würde es mich sehr freuen. Ansonsten bist du mir persönlich relativ egal. So, ansonsten. Stefan, was machen wir nächste Woche? Nächste Woche machen wir zum ersten Mal einen Periscope-Stream. Wir nehmen eure Kommentare entgegen. Wir improvisieren darauf rum. Wir machen Hörspiele, bis der Arzt kommt. Nächste Woche wird super. Ansonsten, was gibt's demnächst zu erwarten? Viel Neuerung, viel Spaß. Florentin erzählt seine lustigsten Zuggeschichten. Dann nicht zu vergessen, das Best-of in der nächsten Woche. Nicht zu vergessen, nächste Woche kommen 15 Folgen raus, tatsächlich. Ich bin gespannt. Stefan Titzer, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für diese fantastische Folge 16. Und bis zum nächsten Mal, Stefan Titzer, meine Damen und Herren. Wir heben. Tschüss, Florentin Will. Was? Danke auch dir. Kann ich jetzt nicht mit Danke sagen, oder was? Klar, kannst du Danke sagen. Das ist immer nicht so krätzig. Also du hast schon das Blub gemacht. Dabei habe ich doch noch gar nicht mich verabschiedet. Du hast doch jetzt abmoderiert 12 Minuten lang. Wir zählen beide. Ja, okay, dann zähl. Wir heben ab.